Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. DEG aktuell. DEG aktuell. Das Fanmagazin der Düsseldorfer EG. Präsentiert von der Düsselwelle und dem DEG Fanradio. Nach den 20 Uhr Nachrichten auf Antenne Düsseldorf, der Bürgerfunk, am ersten Dienstag im Monat, gerade noch das Eishockeyspiel gegen Berlin, jetzt aber schon die Produktion der Bürgerfunksendung und ich bin nicht alleine, mein Name ist der Chris und bei mir ist der Michael, hallo. Ja, wie schon gesagt, eine Stunde Eishockey, der September wird zusammengefasst in dieser Sendung und es war ein Auf und Ab, emotional und punktetechnisch, dazu aber gleich mehr. Und das Thema heute ist dann, Michael? Ja, wir berichten von unseren tollen Siegen in Straubing und zu Hause gegen Mannheim und München. Das und vieles mehr nach der Musik. Bis gleich. Cause it's schaut man einfach auf die Zahlen, ist das, was die DEG im September gemacht hat, nicht gut. Man bleibt hinter den Erwartungen und auch an den selbstgesteckten Zielen. Aber das ist nicht alles. Bleiben wir jetzt aber erstmal bei den Zahlen. Aus 7 Spielen holt die DEG 9 Punkte. Das ist nicht gut, weil man damit den September auf dem 8. Tabellenplatz abgeschlossen hat, aber nur 2 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenletzten hatte. In dem Fall müsste man jetzt aber trotzdem ja weiter dahinter gucken, denn die DEG spielt einfach ein ganz anderes System, was die Spieler verinhaltlichen müssen. Und auch das erste Spiel gegen Augsburg wurde 4-2 verloren zu Hause. Es war viel zu sehen, viele gute Ansätze, aber es wurde nicht zu Ende gespielt. Und deshalb hatte man dann beim ersten Auswärtsspiel in Straubing die Gelegenheit, es dort besser zu machen. Und man machte es besser. Und wie viel besser, könnt ihr jetzt hören, bei dem Sieg, kommentiert von Chris und Chris. Viel Spaß und danke an Wolle für den Zusammenschnitt. Hallo, ich bin Maxi Kamera und viel Spaß im DEG-Fanradio. Würnen läuft ja auf der anderen Seite völlig frei. Schlenzer Richtung Tor, da greift aber Vogel dabei nach. Und Tor! Das ist Marcel Brandt mit dem 1:0 für die DEG. Picard versucht den Puck rauszubringen. Schulschuss kommt dann und dann schreibt Niederberger vorbei. Renner mit dem Schlenzer zum Tor. Immer noch 12. Spielminute. Ja, Renner mit der 42, schlenzt das Ding Richtung Tor und Niederberger greift vorbei. Zweites Drittel. Dimitriev mit einer Körpertäuschung ist er dann an ersten Gegenspieler vorbei, bedient Bartha in der Mitte, wartet Picard, der kriegt dich einfach, schießt! Oh! Alex Picard mit der Führung für die DEG und das war richtig stark gespielt. Und wieder ist es Bartha. 1:03 im zweiten Drittel gespielt. Machacek über die rechte Seite. Machacek verzögert einen langen Pfosten. Tor! 3-1! Renner Ebner! 3-1, wieder 22. Spielminute, sehr schöner Angriff der DEG. Beuys an langen Pfosten zu Kamera, Schuss, Tor! 4-1, Powerplay-Tor, 3 Sekunden bevor es dabei ist, Kamera jagt das Ding in den Winkel. Was für ein Auftakt, noch nicht mal 6 Minuten gespielt in diesem zweiten Drittel. Vielleicht jetzt nochmal ein Angriffsversuch der DEG, ja, stark von Henry, wie er sich die Scheibe da erobert, Schuss, Schuss, Tor! Das ist ja klasse! 4:57 vor Ende des zweiten Drittels! Oh, wie er den Verteidiger die wegluchst, der schläft heute Nacht nicht schlecht. Erstes DEG-Tor für John Henry und den macht er richtig stark. Spitzelt die Scheibe zwischen den Beinen des Straubinger Verteidigers vorbei, zieht dann quasi alleine vor Sebastian Vogel Richtung Tor und zieht dann einfach mal ab und der Puck landet im langen Eck. Keine Chance für Vogel. Und den macht er richtig stark. Drittes Drittel. Nächste Schusschance, Straubing ist da. Und das 2:5. Connolly. Connolly ist der Torschütze. 2:1 Konter. Der Tiger ist wieder frei. Niederberger ist da. Nein, ist nicht dran. 5:3 nur noch. Wir müssen die Beine bewegen. Ja, Doppelschlag Straubing. 28 Sekunden lagen dazwischen beiden Treffern. Und jetzt ist ja wieder Stimmung am Pulverturm. Ebner macht gut das Mitteleis zu, bekommt die Scheibe schön wieder. Ebner auf Beuys, Tor! Tor! Schöner Konter, ich sag's doch. 6:3. Come on! Wie schon gesagt, mit der DEG ist es nicht einfach, denn sie haben zu wenig Punkte geholt im September, aber das Spiel an sich war sehr gut anzusehen und jedem, der sich mal überlegt, zum Eishockey zu gehen, rate ich, geht hin, auch wenn vielleicht das Ergebnis euch in der Zeitung überrascht oder ihr verwundert seid, warum da gewonnen und da verloren wurde. Es hat auch viel damit zu tun, dass das Timing noch nicht immer da ist, aber das Spiel ist äußerst attraktiv anzugucken, was die DEG spielt. Dieses Vorchecking mit zwei Leuten, wie viele Scheiben die schon alleine im Drittel des Gegners gewinnen, die den Puck zum Tor bringen, leider dann auch häufiger zu sehr die Ausrüstung des Torhüters testen, aber da muss man sich einfach ja reinarbeiten und sie werden immer besser und zum Ende hin des Monats September wurden die Spiele auch besser, aber es lohnt sich einfach, die DEG sich anzugucken. Es ist einfach sehr schön, dieser Taktik und dieser Spielphilosophie zu folgen und es macht richtig, richtig Spaß und eines der besten Eishockeyspiele und wohl den Treffer des Jahres dieser Saison hatten wir schon im September und zwar bei einem Spiel zu Hause gegen Mannheim. Das haben wir gewonnen, Highlights kommen auch gleich und da ich krankheitsbedingt, wie soll ich das sagen, angeschlagen war, habe ich die Technik gemacht und dann ist der Michael eingesprungen, hat kommentiert und für den ist das Kommentatoren-Business so ein bisschen neuer und deshalb frage ich ihn jetzt einfach mal, was weißt du über das Mannheim-Spiel noch und es ist okay, wenn du sagst, nicht mehr viel. Ein bisschen was weiß ich noch, wir haben auch gerade drüber geredet nochmal, kam ja auch aus Nürnberg, habe das Nürnberg-Spiel ja auch kommentiert und da war es ja so, dass wir eingebrochen sind nach zwei Dritteln und in Mannheim sind wir wieder sehr aktiv ins erste Drittel gegangen und sind dann auch entsprechend in Führung gegangen und haben dort ein wirklich hochintensives, tolles Spiel gesehen im ersten Drittel und dann im zweiten Drittel, wie du schon sagst, das Tor des Jahres. Da kann man drüber diskutieren, war das jetzt frech oder war es einfach nur hohe Kunst. Es war auf jeden Fall ein genialer Treffer und verdient haben auch die DEG-Fans applaudiert für dieses tolle Tor. Schaut euch das nochmal an in irgendwelchen Zusammenfassungen. Das war wirklich grandios. Dann am Ende fast so ein bisschen wieder der Kampf wie in Nürnberg auch. Kurz vor Tore Schluss dann der Ausgleich in der Mannheimer Überzahl. Das 3:3 und dann eben in der Verlängerung auch die DEG in Unterzahl gut dagegen gehalten, über die Zeit gerettet und dann im Penaltyschießen durfte ich dann auch, wenn ich es richtig im Sinn habe, das finale Tor, also gleich der erste Penaltyschuss, wurde ja von Hendrian dann für die DEG getroffen und alle anderen blieben erfolglos, dass die DEG dann 4:3 am Ende gewonnen hat. Du bist ja auch letztes Jahr schon durch die Saison gekommen und da die DEG anders gespielt hatte, anderes Spielermaterial, eine andere Art und Philosophie Eishockey zu spielen. Wenn du jetzt das bisher, die Spiele, die du jetzt verfolgen konntest als Fan, als Fanbeauftragten, Praktikant sowie als Kommentator. Wenn wir häufiger so Spiele sehen, müssen wir die Herzmittel erhöhen, oder? Ja, müssen wir. Kursieren ja auch schon schöne Bilder von mir durchs Netz. Es macht wieder Spaß. Es macht wirklich Riesenspaß zuzuschauen. Nicht alle Spiele, das wissen wir auch, aber gerade die letzten hat uns alle mitgerissen. Vollgas, die Mannschaft geht raus und will gewinnen. Alle kämpfen, alle spielen mit und das ist echt begeisterndes Eishockey. Das, was wir als Fans einfach auch sehen wollen. Deswegen, wenn ihr es noch niemals gesehen habt, kommt in den Dom, schaut es euch an. Es ist wirklich toll, es lohnt sich. Ja, und wie seine Zunge sich überschlagen hat bei dem Spiel gegen Mannheim, könnt ihr jetzt hören. Da hat nämlich Michael zusammen mit Wolle kommentiert. Viel Spaß. This is John Henrion and you're listening to the DEG Fan Radio. Welsh wird schön tief geschickt über die rechte Seite. Wird da hart angegangen, kann die Scheibe überhaupt... Oh! Tim Convoy, nein, das war was. Links, ja, linker Bullikreis, aber wie Welsh sich da durchsetzt, rechts an der Seite und dann den Blick hat... Querpass direkt ins Glück hinein, 1:26. Querpass vor das Tor der DEG, Schuss auf Niederberger, Niederberger links mit dem Schoner dazwischen, wieder Scheibe vor das Tor, ach, Scheibe abgefälscht, schöner Schuss von der tiefen, von der blauen Linie, Scheibe abgefälscht durch einen Mannheimer Schläger ins Tor, 1:1. Matthias Plachter war ja das, der da vor dem Tor gekreuzt hat. John Henry läuft an, viel Anlauf, Jetzt zieht er links raus in die Angriffszone hinein. Verzögert und schöner Schoner-Save von Dennis Enras. Drittes Drittel. Aber Mannheim kann die Scheibe nicht halten. Und wenn es jetzt Hendrin steckt, erst ein Schild so langsam und jetzt kann er dann... Ah! John Hendrin! Merlin an der blauen Linie. Bringt ein Parcours vor das Tor, aber mit dem Rückhand kann man hier keine Tore schießen. Der neue Ebner! Abgefälscht! Ja. Ebner war es mit dem Schuss, aber abgefälscht im Slot, gerade als Mannheim seit 10 Sekunden komplett war ungefähr. Ja, DG hält hier die Stellung weiter aufrecht und dann prallt die Scheibe ab, hinter auf die blaue Linie, auf Ebner. Ebner zieht ab und wenn wir das richtig gesehen haben, hat Mahacek den Puck noch entsprechend abgefälscht ins Tor. So steht es 3:1 für die DEG. Und jetzt Rückwärtsgang einlegen. Schön der Hechtsprung. Allerdings fallen sie durch. Tor! Was für ein geiles Tor von Chad Kolarik. Durch die eigenen Beine. Über die Fanghand, glaube ich, war es von Matthias Niederberger. Die richtige Antwort, aber das ist ein Highlight-Tor von Chad Kolarik. Scheibe bleibt in der Angriffszone. Der Mannheimer Tor. Plachter von der blauen Linie abgefälscht im Slot von Setoguchi, würde ich mal sagen. So wie er sich freut. 1:53 vor Ende. Penalty schießen. Henrien wieder mit schnellem Antritt. Diesmal zentral auf Enras zu Tor! Über die Fanghand! Letzter Schütze, Fragezeichen für die Adler aus Mannheim. Es müsste Setoguchi sein. Läuft an. Legt sich den Puck zurecht. Matthias Niederberger hält die DEG. Gewinnt mit 4:3 gegen die Adler aus Mannheim. Große Klasse. Und Matthias Niederberger hält alle drei Penalties. Das DEG Fanradio gibt es ab sofort auch als App. Nutzt die neuen Möglichkeiten, um euer Lieblingsradio zu hören und seid mittendrin in der bunten Welt des DEG Fanradios. Erlebt den besten, schnellsten und umfangreichsten Live-Ticker der Liga. Beteiligt euch interaktiv über Twitter-Tweets. Schreibt Mails direkt aus der App in unser Sendestudio. Beachtet den Kalender und verpasst keine Sendung mehr. Egal ob DEL oder DNL, Face-Off-Talk oder Sondersendung. Seid immer live dabei, wenn es mit der DEG hochhergeht. Jetzt im Apple Store von Apple oder im Google Play Store downloaden. Natürlich kostenlos. Das DEG Fanradio als App. Immer eine gute Idee. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear I know you do. You used to take me out in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you up, don't know where you are till I hear her say your name. Used to sing along when you play guitar. That's a distant memory. Hope she treats you better than you treated me. To you, yeah, you. I'm not your number one. I saw you with her, kissing and having fun. If you're giving all of your money and time, I'm not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you. Shower the horse, I'm done. Shower the horse, I'm done. Shower the horse, I'm done. After three, after four times. Why did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did. Now you take her out in your fancy car and make out in the rain. And when she rings you up, she know where you are, but I know differently. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better. You, yeah, you. I'm not your number one. I saw you

Die Düsseldorfer EG gewinnt gegen einen der ganz heißen Meisterschaftskandidaten, die Adler Mannheim, mit 4:3 nach Penalty-Schießen. Und neben mir steht der punktbeste Verteidiger der Düsseldorfer, nämlich Bernhard Ebner. Ignaz, in Nürnberg ja schon das erste Drittel richtig gut gespielt, jetzt 60 Minuten durchgespielt. Habt ihr jetzt das System von Mike Pellegrim so richtig verinnerlicht? Was konntet ihr am Freitag lernen, was ihr hier mitnehmen konntet? Dass, wenn du nur 40 Minuten gut spielst, du in unserer Liga kein Spiel gewinnst. System, ja, wir haben 8 Vorbereitungsspiele gehabt, sollte jetzt eigentlich sitzen. Hier und da mal vielleicht 1-2 Laufwege, aber im Großen und Ganzen sollte jeder wissen, was zu tun ist. Es gilt jetzt nur, es dauerhaft 60 Minuten zu zeigen und nicht zwischendurch mal Fuß vom Gaspedal nehmen. Ansonsten kassierst du ganz schnell Tore wie in Nürnberg. Die DEG ist ja in dieser Saison sehr offensiv ausgerichtet. Du bist der punktbeste Verteidiger. Ich habe es gerade schon gesagt, 2 Tore, 2 Vorlagen, obwohl eigentlich das Tor zum 3:1, das war auch deins, da hat ja der Spencer seinen Schläger noch reingehalten. War ja eine tolle Sache. Kommt dir dieses Offensive sehr gelegen, weil du halt auch immer den Drang nach vorne hast als Verteidiger? Zum Tor nochmal oder überhaupt über das offensive System? Ich glaube, ohne dass der Spencer den abfälscht, geht er nicht rein. Deswegen gut, dass er da war. Zum anderen, modernes Eishockey ist immer, kannst du als Verteidiger eine Überzahlsituation kreieren, indem du mitgehst, dann machst du es. So läuft es. Ja, wenn einer von uns Verteidigern, weiß nicht in welchem Spiel es war, in Straubing, Picard geht mit, schießt das Tor. Wenn die Chance da ist, gehen wir mit und kreieren eine Chance. Die Stürmer passen auf uns dann auf, falls einer hinter uns in dem Moment ist. Aber so ist modernes Eishockey. Jetzt gibt es 2 schwere Auswärtsspiele in Wolfsburg und dann in Krefeld. Aber da kann man jetzt mit einigermaßen stolz geschwellter Brust hingehen. Ist bayerisch. Ja, wir fahren dahin mit Respekt vom Gegner. Aber nicht überheblich. Wir wissen, was wir können und wir wissen, wenn wir das zeigen, haben wir eine Chance auf einen Sieg, auf 3 Punkte und ja, mit dem Mindset gehen wir ran. Und darauf freuen wir uns. Vielen Dank, Bernhard Ebner. Danke, Axel. Danke an Axel und an Bernhard Ebner. Das Interview war nach dem Mannheim-Spiel aufgenommen. Wie gesagt, es war ein sehr geiles Spiel. Und nach diesem Spiel ging es für die DEG weiter. Einmal nach Wolfsburg, da konnte man einen Punkt mitnehmen. Wolfsburg ist sozusagen, wenn man so möchte, der Angstgegner der DEG. Und dann ging es zum Derby nach Krefeld. Und nach 40 Minuten stand es 2:1 für die DEG. Alle Krefelder, die um mich rum saßen, ich bin vom Krefelder eingeladen worden, vielen Dank nochmal dafür, haben gesagt, ja, dass die DEG in die 7:1 führt, war jetzt alles und da fehlte ein bisschen was auf Düsseldorfer Seite und zwar das Tore schießen. Am Ende 4:2 verloren, wie es dann also ist, machst du die Hütten nicht vorne, kassierst du sie hinten. War natürlich bitter, besonders für die Emotionslage, die man hatte, denn das nächste große Spiel war gegen den deutschen Meister, ERC Red Bull München. Mega Mannschaft, können mega geil Eishockey spielen. Aber unsere Jungs können das auch und das haben sie getan in einer Art und Weise, mit der kaum einer gerechnet hat. Wir haben 5:1 geführt, München kam nochmal dran und dann haben wir 6:4 am Ende gewonnen. Ein Megaspiel, Megastimmung, aber hört selbst die Highlights. Servus, ich bin der Ignaz und hier das DEG-Fanradio. Zurück zu Machacek mit dem Rückanschluss, kommt nach Schuss und Tor! Machacek mit dem 1:0. 5 Minuten reingespielt. Und jetzt geht's schon wieder in die andere Richtung mit Henryen. Der wird gut nach außen gedrängt. Scheibe geht Richtung. Oh! Welsh, Klitschow-Tor, wird sich angeguckt. Scheibe ist aber im Tor. Welsh, Klitschow-Tor. Ich glaube nicht, dass das eine Kickbewegung war. Ich glaube, das war das 2:0 der Düsseldorfer. Das Reinbremsen ist ja inzwischen erlaubt. Genau. Aber jetzt kommen die Schiedsrichter raus und entscheiden auf Tor. Ja, 2:0 DEG. Daschner. Ah, kann nicht schießen, weil der Münchner in die Schussbahn reinrutscht. Aber dann der Tipp in die Mitte und dann ganz knapp. Oh! Alexander Bartha durfte es gewesen sein. Ja. Er belohnt sich. 3:0 für die DEG. Zweites Drittel. Jetzt aber das Tor für die Münchner schön rausgespielt. Linker Bullikreis passt in den Slot. Schläger reingehalten. Steven Penny Zotto, glaube ich, war. Dann gibt es den Konter für Dimitriev in der Rückhand. Aus den Birken in Stürmermanier. Austanz auf dem Bierdeckel. 4:1 für die DEG. Drittes Drittel. Bartha wird da umgerissen, gibt allerdings keine Strafescheibe. Nochmal, Trudel zu Bartha in der Mitte. Bartha mit dem Doppelpack jetzt auch sicher. 4 Minuten 31. Scheibe bleibt irgendwie liegen, erholt sie sich. Kamera läuft noch in die Mitte rein, aber Bartha zieht direkt ab über die Fanghand. Und kein Videobeweis. Kein Videobeweis. 2-1 Situation der Münchner. Ebner kommt da nicht dran. Schuss kommt von München. 5-2. Schön gemacht. Christensen mit dem 5-2 für München. Die Münchner jetzt kommen schnell über die linke Seite ins DEG-Drittel. Ziehen dann vor das Tor. An den Langpfosten. Torschuss kommt. 5-3. Hager mit der Verkürzung auf 2 Tore. Kahun vor das Tor. Länger Pfosten. Tor. München. 56 Sekunden noch und wir bleiben aufgrund der Strafe. Keith O'Coin. Am mit dem Tor. Schuss vom Ball kommt wieder. Ist ein Düsseldorfer dran. Scheibe abgefälscht. Neben das Tor. Scheibe ist wieder hoch zur Raus. Scheibe bis draußen. Aber Lewandowski läuft da durch. Lewandowski mit dem Empty Netter in Unterzahl. Tor! 6-4. Geht doch. 3,6 Sekunden vor Ende. Rest. You will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built up castles in the skies and in the sand. Nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends. down tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Liebe Hörer, wenn ihr noch da seid, wir wollen uns natürlich für diese Musikauswahl nicht entschuldigen, aber Michael und ich haben uns gedacht, wir gehen jetzt noch einmal durch das Musikfestival, was wir im Sommer erlebt haben, und das waren jetzt verschiedene elektronische Musikeinflüsse, neudeutsch EDM ist natürlich, ich würde jetzt Electronic Dance Music sagen, aber es ist wohl irgendwas mit Emotional Dance, was auch immer. Mal härter, mal nicht so hart, und besonders für das letzte Lied tut es mir natürlich sehr leid, dieser Techno-Version von Frozen, die Eiskönigin, sehr schöner Film, das Lied auch richtig toll, die Techno-Version, da scheiden sich dann die Geister, aber wir haben sie jetzt einfach mal drin gelassen. Gleich kommt noch ein richtig schönes elektronisches Lied zum Abschluss von der Swedish House Mafia, aber wir verabschieden uns. Mehr gibt es von uns am 7. November, nämlich von der DEG, und dann wieder mit Rockmusik, das ist versprochen. Michael. Ja, auch von mir alles Gute, bis bald. Ich gehe jetzt die Taschentücher holen, weil das Lieblingslied vom Chris ist. Da hast du recht. Bis dann, macht's gut, ciao. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said,

Thank you.